Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Investoren für Wohnbaugebiet gesucht, Kreiszeltlager in Münchenhagen und Arbeiten in der Marienstraße. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Stadt Nienburg bietet ein noch zu entwickelndes Bauland an der Ziegelkampfstraße und innenstadtnah an der Pferdnerstraße zwei Dienstleistungsgebäude zum Verkauf an. Der Bereich an der Ziegelkampfstraße umfasst das Grundstück der ehemaligen Obdachlosenunterkünfte sowie einen Teilbereich der angrenzenden Grünfläche. Die Gesamtfläche beträgt um die 11.000 Quadratmeter. Das Grundstück an der Pferdnerstraße ist mit einer Gründerzeitvilla und einem Funktionsgebäude bebaut. Derzeit befindet sich in den Gebäuden das Kreis- und Stadtarchiv. Der Verkauf der angebotenen Bereiche erfolgt nur insgesamt gegen Gebot bis zum 15. Juli und vorbehaltlich eines Verkaufsbeschlusses. Ein Teilverkauf der Grundstücke wird ausgeschlossen. Noch bis Sonntag findet das Kreiszeltlager in Münchenhagen statt. Zwischenzeitlich hatten die Teilnehmer mit heftigen Regenfällen zu kämpfen. Pressesprecher Marc Henkel hat das Unwetter miterlebt und freut sich über den Einsatz des Teams. Also wir hatten ja im Vorfeld schon Probleme gehabt mit dem Wetter, als wir das Lager begonnen haben. Es wurde aber in einer Nacht so extrem schlimm, dass wir drei Jugendfeuerwehr mit Gastwehren leider vom Zeltlagergelände runternehmen mussten und in die Turnhalle bringen, weil das Wasser halt auch schon von unten durch die Erde hochgedrückt kam. Aber es haben alle mit angefasst, es hat keiner rumgemurrt und es hat sauber funktioniert. Also wir haben erstmal grundsätzlich das Programm etwas umgestellt, haben zugesehen, dass die Kinder schnell wieder mit Spielen beschäftigt werden. Parallel dazu haben wir die Gesamtwege, Fußwege haben wir denn mit Paletten zuerst ausgestattet und später halt mit einem Laufsteg. Vom 5. Juli bis voraussichtlich dem 25. Juli wird die Gasleitung in der Marienstraße in Nienburg zwischen der Friedrichstraße und der Meerbachbrücke saniert. Der Fahrzeugverkehr wird aus Richtung Hannoversche Straße als Einbahnstraße an der Baustelle vorbeigeführt. Die Stadt Nienburg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.